Vielleicht wären wir schon froh gewesen, wenn wir durch gewesen wären mit dem Lied, ne? Und ich war gedanklich schon ganz bei der Predigt. Kannst du die Präsentation anmachen von da oder versuche ich das von hier? War ich das? Sehr gut. Sehr gut. Es geht um Gemeindebau. Und die Sache beschäftigt mich schon eine ganze Zeit. Gemeindebau. Und ganz besonders natürlich, seitdem ich hier offiziell auch als Gemeindereferent angestellt bin. Aber ich glaube, das geht uns alle an. Weil es nutzt nichts, wenn sich einer Gedanken über einen Bau macht. An einem Bau sind viele beteiligt, da brauchen wir auch viele, die mit anpacken. Und es ist so gut, dass wir einen Grundstein haben. Dass wir keinen Grundstein suchen müssen. Dass sich der Grundstein nicht ändert und dass der Grundstein einfach bleibt. Dass das Fundament bleibt. Es heißt, müssen wir noch ein Stück runter machen. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Und ich möchte euch ein Stück weit mitnehmen, zu schauen, wo wir als Gemeinde hingehen und was die nächsten Schritte sind, was die nächsten Herausforderungen sind. Aber auch einladen, den Gottesdienst, die Predigt, einfach durch zwei Brillen zu betrachten. Einmal durch die Brille für Gemeinde, Gemeindebau, aber auch ganz persönlich auf dich bezogen hören. Wie baust du in deinem Leben? Wenn es um den Bauherrn geht, dann geht es immer um Jesus. Das ist ja auch schön, hier zu sehen, der Eckstein, der ist da, der hält alles. An dem richtet sich alles aus. Und ich möchte dem Vers vorher, dem Vers 10, auch nachgehen, wo es heißt, und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit ausführt. Andere Übersetzung heißt, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt, wir sind persönlich gefragt. Der Text beschäftigt mich auch im Zusammenhang, wie baue ich persönlich und wie bauen wir als Gemeinde. Wie sind wir unterwegs? Als Gemeinde hier in Schneverdingen, wie sind wir unterwegs persönlich bei Freunden, bei Bekannten, bei Arbeitskollegen? Und ich möchte dem heute Morgen so ein bisschen auf die Spur kommen, weil ich glaube, das ist eine Frage, die Gott jedem von uns stellt. Die Warnung hat Paulus ja nicht nur ein paar Leitern geschrieben. Er hat das an die Gemeinde in Korinth geschrieben, also jedem Gemeindemitglied, jedem Jesus-Nachfolger. Jeder heißt 100%. Es betrifft uns alle. Ich glaube, das ist ein herausfordernder Text, den uns da Gott zumutet und ich mag ihn euch heute auch zumuten. Ich mag jetzt nur vorher noch beten. Ja, Herr, wir sind gespannt auf dein Wort, was du uns gibst für jeden persönlich. Und ich bitte dich, rühr du die Herzen an und mach du uns fähig, das aufzunehmen, offen zu sein, das, was uns, was mein Leben betrifft, dann auch anzunehmen und umzusetzen. Ich danke dir dafür. Nimm mich jetzt in die Hand. Amen. Das Fundament ist da. Die Verse 12 bis 16. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien darauf weiterbauen. Also Fundament ist klar, aber wir bauen mit verschiedenen Materialien weiter. Zumindest haben wir die Möglichkeit dazu. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Es gibt solche, die nehmen festes Material. Die lassen sich was kosten. Das ist kostbar, was sie machen. Andere nehmen Holz, Schilf und Stroh. Paulus sagt hier im Grunde, es gibt zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die bauen mit kostbarem und die anderen bauen mit nicht so kostbarem Material. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, das ist dann, wenn jeder von uns mal vor Jesus steht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Paulus sagt hier, es wird einen Tag geben, da wirst du vor Jesus stehen. Dann wird er dich und mich fragen, wie hast du gebaut? Welches Material hast du verwendet? Ich bin der Grundstein, aber er wird die Frage stellen, mit welchem Material hast du weitergebaut? Und es ist meine Verantwortung als Leiter, euch die Frage damit zu konfrontieren, das zu sagen. In welcher Art, mit welchem Material hast du gebaut? Hat jemand fest und dauerhaft, das heißt mit Qualität, auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Also es wird Lohn geben. Aber es ist entscheidend, womit du gebaut hast. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, also da besteht kein Zweifel dran, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Und ich finde schon, das ist ein brisanter Text. Das ist gar nicht einfach und das betrifft uns. Und Gott mutet uns den Text zu. Ich möchte uns ihn auch zumuten. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, auf diesen Text eine Antwort zu geben, jeder für sich persönlich. Und wenn man das so zusammenfasst, dann kann man es in einer Frage zusammenfassen, den Text. Der heißt eigentlich, wie baust du? Und da möchte ich mehr drüber nachdenken. Drüber nachdenken, was es heißt, mit Gold zu bauen. Vielleicht kann ich dir ein Stück weit auf die Spur helfen, was es heißt, mit Gold zu bauen. Und ich habe 4 Fragen dazu mitgebracht, die dir helfen sollen, da eine Antwort drauf zu finden. Bevor wir das aber machen, möchte ich kurz darauf eingehen, dass Gott selbst der Bauherr ist. Jesus selbst hat sich verpflichtet und hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und du musst mal deine Bibel durchkämmen nach den Ich-will-Worten. Gott will zum Beispiel, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine Ich-will-Aussage. Eine andere interessante Aussage, finde ich, ist halt, ich will meine Gemeinde bauen. Und eins müssen wir uns klar sein, auch wenn wir in der Lesung jetzt gehört haben, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, der sitzt nicht die ganze Zeit darum. Das ist nicht alles, was er da oben macht. Der schaut auch nicht, ob irgendwelche Planeten so irgendwie aus der Bahn kommen. Oder der löst auch keine Kreuzworträtsel und schläft da nicht. Das macht er nicht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Gemeinde, dem Bau seiner Gemeinde. Das ist seine Leidenschaft. Er hat nichts anderes gemacht, seitdem er für uns gestorben ist. Das ist das, was er unentwegt tut. Und das macht er in Bangkok, in Rio de Janeiro, in München, in Berlin und auch hier in Schneverdingen. Das ist das, was er will. Die Frage, die sich stellt, ist, mit welchem Material baut denn Jesus? Mit welchen Personen baut er sein Reich? Und es ist interessant, in dem Text, wo er sagt, dass er seine Gemeinde bauen möchte, sagt er auch, mit welchen Leuten er Gemeinde baut. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Jesus sagt also, ich nehme so exzellente Leute wie den Petrus, so perfekte Menschen wie ihn. Also Petrus war ein Verräter. Der hat Jesus verraten. Der war total überheblich. Der hat gesagt, mir passiert das nie, dass ich Jesus verrate. Petrus ist der, der in den Beruf zurückgegangen ist, als Jesus gerade gestorben war. Petrus hatte immer wieder Angst, wenn und hat sich so geduckt, wenn so Herausforderungen kamen. Nein, Petrus war ein einfacher Fischer, der Jesus verraten hat, und genau mit ihm, genau mit der Art Mensch, baut Jesus seine Gemeinde, sein Reich. Mit Versagern, die sich überschätzen, Leute wie ich, vielleicht auch Leute wie du. Und wisst ihr, was das Kriterium ist, in seinem Reich mitzumachen? An dem Ostermorgen, als Petrus wieder fischen gegangen ist, hat Jesus ihm 3 Fragen gestellt. Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, mit dir, Petrus, mit Menschen, die so sind wie du, die mich lieben, mit denen möchte ich Gemeinde bauen. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die ihn lieb haben. Jesus baut sein Reich mit Menschen, die wissen, dass sie hundertprozentig auf seine Gnade angewiesen sind. Wenn ich den Punkt komprimieren wollte, das Kriterium zum Mitbauen in der Gemeinde, dann ist es im Grunde nur die Frage nach der Liebe zu Jesus und die Annahme seiner Gnade. Und ich finde es interessant, Jesus hat Petrus schon viel früher in die Nachfolge gerufen. Er hat gesagt, steh auf und folge mir nach. Das war eine Entscheidung, die Petrus getroffen hat und dann auch getan hat. Aber dann gab es einen zweiten Entscheidungspunkt, der Punkt, als Jesus ihn fragt, bist du bereit, dich um meine Lämmer zu kümmern? Bist du bereit, dich um meine Schafe zu kümmern? Mit anderen Worten, bist du bereit, Gemeinde zu bauen? Und Petrus sagt, ich kann nur sagen, dass ich dich gern habe. Und das hat gereicht. Auch interessant ist, dass Petrus später, als er Gemeindebauer war, in seinem Brief, den er geschrieben hat, sagt, mit welchem Material Gott weiterbaut. Dort steht, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Es geht also nicht nur um Petrus, es geht nicht nur um Leiter, sondern Petrus sagt, wir alle sind aufgefordert, uns als lebendige Steine brauchen zu lassen. Und ich glaube, es ist ein großes Vorrecht, wenn dir Jesus auf die Schulter tippt und sagt, hey Michael, bist du dabei? Ich möchte mit dir Gemeinde bauen. Hey Andreas, bist du dabei? Ich möchte mit dir Gemeinde bauen. Hey Elvira, bist du dabei? Ich möchte mit dir Gemeinde bauen. Ich denke, dass Gott den einen oder anderen anspricht, so wie auf die Schulter tippt und fragt, bist du dabei? Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Hilfst du mit beim Bau der Gemeinde? Siehst du die Hoffnung der Welt? Ich glaube, das ist das Größte, was dir passieren kann. Dass Jesus dich fragt und sagt, ich möchte dich dabei haben. Beim Bau meines Reiches. Ich habe dich erwählt, dass du meine Gemeinde baust. Und die Frage ist halt, wie bauen wir Gemeinde? Und ich habe überlegt, was macht ein guter Bauherr, der mit Gold baut, mit Silber, mit festem Material? So Gold als Symbol für Qualität, Gold als Symbol für Hingabe und Leidenschaft. Gold als Symbol für Gott, ich liebe dich. 4 Fragen habe ich mitgebracht, wo wir vielleicht rausbekommen, was ein guter Bauherr macht. Erste Frage. Hast du den Bauvertrag unterschrieben? Jeder Bauherr unterzeichnet einen Bauvertrag. Er verpflichtet sich. Jesus auch. Er sagt, ich verpflichte mich, meine Gemeinde zu bauen. Wahrscheinlich gibt es in deinem Leben auch ein Datum, wo du gehört hast, dass Jesus dich in die Nachfolge gerufen hat. Und vielleicht hast du es auch, wie Julia, festgemacht an der Taufe. Nachdem du dich entschieden hast, hast du gesagt, okay, ich gehe den Schritt, wie es in der Bibel steht, ich lasse mich taufen. Ich gehöre dir. Und du bist in den Leib hineingetauft, in die Gemeinde. Aber es gibt auch eine zweite Stelle, an der sich Jesus fragt, bist du bereit, mit mir die Gemeinde zu bauen? Hast du vielleicht noch nicht gehört oder ist vielleicht neu für dich, aber ich möchte dich einfach fragen, hat es da einen Moment gegeben, wo du Jesus gesagt hast, Jesus, hier bin ich, ich baue mit? Wo du bewusst gesagt hast, ich, Wolfgang Schäfer, bin dabei und baue mit. Bei mir ist das vor vielen Jahren gewesen, wo ich Gott das gesagt habe und wo ich das gehört habe, dass er mich gefragt hat und wo ich mich zur Verfügung gestellt habe. Und seither ist es nicht mehr die Frage, ob ich mitbaue, es ist eher die Frage, wo ich mitbaue. Und ich will dich fragen, wenn du das noch nicht darüber nachgedacht hast oder noch nicht getan hast, dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen an der Stelle. Bist du bereit, mitzubauen? Und das ist keine Entscheidung zwischen dir und mir oder zwischen dir und Gemeinde. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und wenn jetzt in dir hochkommt, ich bin da nicht fähig oder bin ich würdig oder das kannst du wegstreichen. Das einzige Kriterium, was da zählt, ist, hast du Jesus lieb? Und hast du begriffen, dass du von der Gnade abhängig bist? Aber das gehört doch zusammen. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, ich habe da mal unterschrieben, aber irgendwie sind da Sachen zwischengekommen. Verletzungen, Frustrationen, Schwierigkeiten. Möglicherweise hat man dich überfordert. Und du hast resigniert. Resigniert heißt im Lateinischen resignare, das heißt die Unterschrift zurücknehmen. Und wenn du resigniert bist, möchte ich dich heute fragen, im Grunde im Namen von Jesus, bist du bereit, deine Unterschrift wieder darunter zu setzen und weiterzubauen? Nicht, weil Menschen dich rufen, sondern weil Jesus dich selber ruft. Erste Frage, hast du den Bauvertrag unterschrieben? Und ich habe den Eindruck, Gott möchte einigen diese Frage stellen, vielleicht auch am Podcast. Wir nehmen die Predigten ja alle auf. Mancher hört das. Zweite Frage. Wirst du die Gemeinde gemäß des Plans vom Architekten bauen? Man kann verschieden bauen. Man kann zum Beispiel so bauen. Das hat bestimmt ein cleverer Architekt gebaut, aber vielleicht kann man auch drin wohnen, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Gott hat einen Plan, wie er Gemeinde baut. Wir finden ihn in seinem Wort. Und es ist spannend, die Bibel durchzulesen nach der Frage, Gott, wie willst du denn Gemeinde bauen? Eine bekannte Geschichte steht in Apostelgeschichte 2. Also wir haben nicht die Zeit, jetzt den ganzen Text zu lesen, aber ich empfehle euch einfach, vielleicht heute Nachmittag euch mal hinzusetzen, das einfach mal durchzulesen. Und ich denke, wow, so sollte Gemeinde sein. So ist Gemeinde, wie sich Gott vorstellt. Wir lesen, dass sie angebetet haben, dass sie sich haben unterrichten lassen, dass sie begierig nach der Wahrheit waren. Nicht nur Wissen, sondern Wahrheit, die das Leben verändert hat. Dass sie Gemeinschaft hatten, dass sie geteilt haben, dass sie für die Schwächsten und für die Armen aufgekommen sind. Ja, dass Menschen täglich dazugekommen sind. Da wurde wie ein Duft vorbereitet, der anziehend war. Und sie haben Menschen zu Jesus eingeladen. Das sind im Grunde fünf Kernwerte, die wir hier finden, die um Gemeindebau gehen. Es gibt bestimmt noch viel mehr Kernwerte, aber ich denke, das sind fünf wichtige Kernwerte. Das ist einmal anbeten. Gott wünscht sich Gemeinde, die ihn anbetet. Manchmal auch mit Liedern. Aber die primäre Anbetung sind keine Lieder. Die primäre Anbetung ist Gehorsam. Gehorsam freut ihn mehr als Opfer. Lehre, Jüngerschaft, was heißt das? Menschen, die sich in Menschen investieren, damit sie zu Jüngern, damit sie zu Nachfolgern werden. Das ist nicht nur der Job von Pastoren oder von Seminarleitern oder von bestimmten Personen. Das ist Job von uns allen, von jedem Christen. Mache zu Jüngern. Das ist keine Aufgabe für Auserwählte, das ist eine Aufgabe für dich und mich. Gemeinschaft. Gott sagt, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber auch untereinander, Gemeinschaft untereinander, wo wir Korrektur erleben, wo Menschen da sind, wenn es hart wird. Das ist einer von den Werten, den Gott in der Gemeinde sieht. Diakonie, Gutes tun. Wir haben hier eine Stiftung Elim in Hamburg, die tun Gutes. Aber es geht auch darum, dass wir, jeder Einzelne, Gutes tut. Menschen helfen, die weniger haben wie wir. Unterstützen, da wo sie einsam sind. Oder vielleicht sogar, wie es in der Bibel steht, Fremde aufnehmen. Für Menschen da sein, die keine Heimat mehr haben. Evangelisation. Das ist das, diesen guten Duft verbreiten. Menschen einladen zu der Hoffnung, zu der wir schon gefunden haben. Wir haben ja angefangen im Bibelforum so ein bisschen die Bibel zu durchsuchen nach Bibelstellen zum Thema Gemeinde. So nach der Aussage, so soll meine Gemeinde aussehen. Wenn wir das aber rausbekommen wollen, welchen Auftrag uns ganz konkret hier in Schneeberdingen gibt, ich glaube, da müssen wir alle uns mit dem Wort auseinandersetzen und uns damit beschäftigen. Und ich wünschte das mir in vielen, vielen kleinen Gruppen, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie möchte der Herr unsere Gemeinde haben? Ich glaube, dass diese fünf Kernwerte ihm wichtig sind. Ich glaube, dass er die in jedem Leben von uns sehen möchte. Er sagt, das sind die Werte von meinen Jüngern. Und du kannst nicht sagen, also Gemeinschaft, das ist jetzt nicht so meins, das lasse ich jetzt mal raus. Oder Diakonie, also Gutes tun, das überlasse ich lieber anderen, das haben wir die Asylhilfe oder so. Nein, ich glaube, das sind Werte, die er in deinem Leben sehen möchte. Das ist der Plan vom Architekten. Darum die Frage heute Morgen. Wirst du nach meinem Plan Gemeinde bauen? Dritte Frage für Mitarbeiter oder für Gemeindebauer. Wirst du die Herausforderungen angehen, die während des Baus entstehen? Ich denke, jeder Bauherr weiß, es gibt Herausforderungen bei einem Bau. Ich will nicht mal sagen Probleme. Herausforderungen. Und das gehört dazu. Aber ein guter Bauherr verpflichtet sich, jedes Problem anzugehen und zu lösen. Verpflichtet sich und sagt, ich gebe nicht auf. Wir werden einen Weg finden. Und lass uns mal einfach in die Apostelgeschichte hineinschauen, was die Gemeinde damals für Probleme hat, die sie lösen mussten. Denn ich glaube, manchmal sagen wir so, wow, das war alles super damals. Was sie so erlebt haben. Apostelgeschichte 2. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen am Pfingsten. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Ihr guckt so ein bisschen komisch. Träumen wir nicht davon? 3000 Menschen. Aber wisst ihr, was das hieß damals für die 120, die mit Jesus unterwegs waren? Kannst du dir vorstellen, was das für Herausforderungen waren? Sag mir mal, wie machst du 3000 frisch Bekehrte zu echten Jüngern? Habt ihr Vorschläge? Könnte man, bitte? Seelsorge. Nicht begleiten. Alpha-Kurs, ne? Seminare. Aber wie bringst du 3000 erstmal in das Haus rein? Jetzt kannst du sagen, Israel, ne? Gutes Wetter, ne? Open-Air-Veranstaltung. Wie verstärkst du das denn? Ja? Also ich meine, es sind Herausforderungen gewesen für die 3000 Leute, die gerade zum Glauben gekommen, zu Jüngern machen. Ich weiß nicht, was die damals gemacht haben, das steht da halt nicht ganz genau, aber sie werden das Problem angeschaut haben und sie werden es irgendwie gelöst haben. Vermutlich haben sie gesagt, 3000, wir sind 120, 3000 durch 120 sind 25. Jeder von euch übernimmt für 25 Menschen die Verantwortung. Jeder sagt, für die 25 bete ich, für die 25 glaube ich, den gehe ich nach, den telefoniere ich hinterher, ich schaue, wie es ihnen geht und ich investiere mich in ihnen, damit sie zu Jüngern werden. Meint ihr, Petrus hätte das alleine machen können? Oder mit seinen Aposteln? Da haben Jünger Verantwortung übernommen, um andere zu Jüngern zu machen. Das ist eigentlich das, was mich bewegt, wenn ich da die Apostelgeschichte lese. Da sind Herausforderungen gewesen und sie sind sie miteinander angegangen. Weil sie gesagt haben, wir wollen Gottes Reich bauen. Wir haben uns verpflichtet dazu. 3000 sind übrigens nur die Erwachsenen gewesen. Da waren ja auch die Kinder. Ich habe mich gefragt, wer hat die denn betreut? Wer hat sich denn da um die nächste Generation gekümmert und investiert? Apostelgeschichte 2. Und dann wurde Frieden und die Gemeinde wuchs und wuchs. Wunderbar. Nee, überhaupt nicht. Apostelgeschichte 4. Wisst ihr, was dort steht? Die Zahl der Männer, also die Zahl der Männer, wuchs auf 5000. Die meisten Männer haben eine Frau. Fast 10.000 Leute. Zwei Kapitel später. Also ich finde, das sind Herausforderungen. Vielleicht hat der eine oder andere schon gesagt, nein, schon wieder investieren. Also ich habe jetzt genug mitgearbeitet. Immer jünger, immer Leute zu jünger machen, das kann es doch nicht sein. Versteht ihr? Ich will nur sagen, die hatten damals auch Herausforderungen, um die sie sich kümmern mussten. Dazu kam noch, Petrus und Johannes haben Redeverbot bekommen, konnten nicht mehr ganz so frei sprechen wie vorher. Die beiden Leiter, die halt viel schon erzählt haben, sind teilweise ausgeschaltet worden. Und was hat die Gemeinde wieder neu entdeckt? Das Gebet. Die Gemeinde hat eigentlich gesagt, Gott, wir sind hoffnungslos überfordert. Wir brauchen deine Hilfe. Wir schaffen das nicht alleine. Und sie haben Lösungen gesucht, um das Problem zu lösen. Ganz gut in der Zeit. Apostelgeschichte 6. Das Problem mit Rassismus in der Gemeinde. Was, sagen wir, Rassismus in der Gemeinde? Ja, les mal nach. Die hebräischen Witwen sind bevorzugt worden vor den griechischen. Da hatten sie ein massives Werteproblem gehabt. Die einen haben mehr bekommen als die anderen. Rassismus in der Gemeinde? Ja, es gibt Leute, die sind wichtiger wie andere. Herausforderungen, die in der Gemeinde gelöst werden mussten. Und sie haben sie angenommen, sie haben 7 neue Leiter eingesetzt, die dick Verantwortung übernommen haben. Einer davon ist Stephanus gewesen. Der ist dann später ums Leben gekommen. Oh, nächste Herausforderung. Leiter fehlt. Ich möchte nur, dass wir verstehen, dass die in Bewegung waren und dass sie die Herausforderungen, die da kamen, angenommen haben und haben versucht, die zu lösen. Und wir sagen so manchmal, naja, es ist ja nicht mehr so wie früher. die Musik ist zu laut oder der Altar steht nicht mehr am richtigen Platz oder. Also ich glaube, dass es alles wichtig ist. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir Hinweise als Leitung immer aufnehmen und dem auch nachgehen. Aber versteht ihr, ich wollte nur mal klar machen, die haben riesige Probleme gehabt damals und sind die angegangen, gemeinsam. Und deswegen die Frage, wirst du die Herausforderungen angehen, die da entstehen? Vielleicht ein paar Worte zu unseren Herausforderungen. Also wir haben zurzeit keinen Pastor mehr. Das ist eine Herausforderung. Wir haben ein großes Gebäude, ein großes Gelände, was versorgt werden muss. Wir haben Leute, die immer älter werden, die vielleicht dann auch nicht mehr putzen können. Es gibt Herausforderungen, uns gegenseitig zu unterstützen oder auch junge Menschen zu erreichen und unsere Lebenserfahrungen, die wir vielleicht schon gemacht haben, zu teilen. Wie erreichen wir denn Menschen hier am Ort? Wie geht man vor? Wie geht man überhaupt vor, wenn wir als Gemeinde unterwegs sein wollen? Damit sich alle damit auseinandersetzen, damit wir alle mitnehmen können, dass wir vielleicht Transparenz schaffen können, dass jeder auch versteht, was wir tun, dass wir einfach gemeinsam unterwegs sind. Also ich glaube, das sind Herausforderungen. Werden wir das schaffen? Ich denke schon. Ja, wir schaffen das. Wenn wir uns verpflichten, die Probleme, die da auftreten, anzugehen und zu lösen, Herausforderungen anzunehmen, und zwar gemäß des Plans, die der Architekt vorgibt. Meine Frage an dich ist hier, bist du ein Baumeister, der hilft, Probleme zu lösen? Vielleicht nochmal zur Herausforderung der Jüngerschaft. Wir benötigen mehr geistige Väter, geistige Mütter, die bereit sind, in andere Menschen zu investieren. Gott schenkt uns Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, hier und da. Aber nur die werden zu guten Jüngern, wenn sie Ältere haben, die sie begleiten, die sagen, ich nehme einfach 2, 3 an die Hand und ich investiere in sie. Ich bete für sie, ich treffe mich mit ihnen, ich lehre ihnen, was es heißt, Jünger zu sein. Wie in der Apostelgeschichte mit den 120. Wir brauchen mehr Jünger, die andere zu Jüngern machen. Darüber sollten wir nachdenken. Es gelingt nur, wenn wir als Gemeinde gemeinsam den Weg einschlagen, aufstehen und losgehen. Zurück zur dritten Frage. Ist es dir ernst, Probleme zu lösen, die während des Baus auftreten? Das ist eine Frage, die Gott dir und mir stellt. Ist es dir ernst? Das heißt, mit Gold bauen. Das heißt, nicht sofort aufgeben bei Problemen. Meine Antwort ist ja. Ich entscheide mich, ein Teil der Lösung zu sein. Ich entscheide mich heute, dass ich mithelfe in dem Bau. Und ich werde den Platz übernehmen, den Gott mir zuweist. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist das im Gebetsteam oder im Öffentlichkeitsteam oder beim Kindergottesdienst oder irgendwas organisationsmäßig oder Männerarbeit wäre toll oder Pfadfinder. Es gibt viele Dinge, die da sind und die Gott vielleicht dem einen oder anderen aufs Herz legt. Ich werde Teil von der Lösung sein. Vierte Frage. Wirst du dranbleiben mit deiner Tätigkeit, bis der Bau fertig ist? Die Frage ist falsch. Der Bau wird nie fertig. Wir bauen gemeinsam mal weiter. Okay. Aber vielleicht hast du schon mal solche Häuser gesehen? Ja, da kann ich mich irgendwann vor den Kamin setzen und die Füße hochlegen. Das ist bei Gemeinde nicht. Ja, Du musst den richtigen Architekten haben, würde ich sagen. Da sind bestimmte Herausforderungen gewesen oder Probleme aufgetreten und ist das Ding einfach so geblieben. Habe ich schon mal öfter gesehen, Scheidungen etc. Ihr kennt das. Ich darf dir aber sagen, und du hast recht natürlich, ja, das wird nie fertig, das wird irgendwann in der Ewigkeit sogar wahrscheinlich irgendwie weitergehen. Als Christ wirst du nicht pensioniert. Ich weiß nicht, ob das eine schlechte oder eine gute Nachricht für dich ist, aber Nachfolge von Jesus ist eine lebenslange Aufgabe und sie wird erst in der Ewigkeit ihren Höhepunkt erreichen. Aufgaben mögen sich einfach verändern. Weißt du, im Alter von 30, wenn du so in der vollen Kraft stehst, da hast du garantiert andere Aufgaben, als wenn du alt bist. Aber möglicherweise hast du im Alter mehr Zeit zum Beten, um Leuten nachzugehen oder nachzutelefonieren. Mit anderen Worten, Menschen auch zu begleiten und zu Jüngern zu machen. Und mit Gold bauen heißt auch, ich bleibe dran bis zum Schluss. Das ist eine Lebensaufgabe. Und das begeistert mich an Paulus. Paulus hat am Schluss seines Lebens auch gesagt, ich habe einen Traum. Ich will nach Spanien. Und das hat er nicht gesagt, weil er gesagt hat, so, jetzt mache ich Urlaub, jetzt gehe ich nach Mallorca und dann haue ich mich in die Sonne. Nee. Der hat gesagt, ich will, dass Menschen dort das Evangelium hören. Übrigens ist Mose über 80 gewesen, als er seine Berufung bekommen hat. Also ich würde sagen, Alter schützt vor Berufung nicht. Gott braucht euch, denn Gott möchte euch damit einbinden. Vielleicht auch durch einen Neueinstieg, indem du sagst, ich will mich nochmal neu investieren in das Reich. Ich komme zum Schluss. Ich bin so froh, dass sich Jesus verpflichtet hat und sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Weil ich und du, wir wären gar nicht hier, wenn er nicht mit Leidenschaft gerungen hätte, damit du Teil von der Gemeinde wirst, von seiner Gemeinde. Und das sind die Fragen, die ich dir einfach nochmal auflisten soll. Das sind nicht meine, ich glaube, das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Hast du den Bauvertrag unterschrieben? Kannst du sagen, ja, ich bin dabei, ich baue mit, ich nehme den Platz ein, den Gott mir gibt. Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott zu dir spricht, wo er sagt, ich will dich in meinem Team haben, um mit dir Gemeinde zu bauen. Wirst du gemäß vom Plan des Architekten bauen? Das heißt, anbeten, Gutes tun, sich der Wahrheit aussetzen, Jüngerschaft, sich in andere investieren, Gemeinschaft suchen und mit anderen, also Gemeinschaft suchen mit anderen und anderen einfach von Jesus erzählen und sie einladen. Wirst du die Herausforderungen annehmen, die während des Baus entstehen? Oder gehörst du zu denen, die sagen, oh, jetzt wird es mir zu schwer, das ist mir zu doof, jetzt gehe ich. Und wirst du dranbleiben mit deiner Tätigkeit, bis der Bau fertig ist? Ich möchte uns einen Augenblick der Stille geben, wo du einfach alleine bist mit den Fragen, wo du alleine bist mit Jesus, wo du vielleicht auch auf die Fragen antworten kannst. 2 Minuten Stille für uns und ich schließe dann die Predigt mit dem Gebet ab. Ja, Jesus, und ich danke dir einfach, dass das Kriterium zum Mitbauen ja nicht ist, dass wir so stark sein müssen. Wir müssen keine Helden sein, wir müssen nicht perfekt sein, wir brauchen nicht studiert zu haben, keinen Doktortitel. Du rufst so einfache Fischer wie den Petrus, den Jakobus, den Johannes und du fragst einfach, liebst du mich? Liebst du mich? Und dann sagst du, dann kümmere dich um meine Schafe, dann kümmere dich um meine Lämmer. Herr Jesus, und ich möchte dir danken, dass du dich verpflichtet hast, deine Gemeinde zu bauen. Dass du bis heute die Leidenschaft hast, dieses Reich zu bauen. Dass du sagst, ich will meine Gemeinde bauen. Du wirst es tun, bis du wiederkommst. Danke, dass du uns in deine Mannschaft gerufen hast, jeden Einzelnen. Du hast auch gesehen, ja, welche Antwort jeder Einzelne dir vielleicht gegeben hat. Ich danke dir, dass du auf jeden persönlich eingehst, dass du auf die Schulter tippst und sagst, hey, ich möchte dich dabei haben. Danke, dass du unser Bauherr bist. Danke, dass es dein Bauwerk ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir eine Mannschaft, dass wir eine Gemeinde sind oder werden, die aus dem Empfang deiner Liebe zu dir heraus Gemeinde baut. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es einfach ein Privileg ist. Danke dafür. Amen.